10 Jahre sind vergangen seit dem klaren Sonnentag, an dem sich ein Fernsehbild aus New York in der Benutzeroberfläche der Westengate festgebrannt hat. Das eigentliche Ereignis der Anschläge vom 11. September verschwindet allmählich dahinter. Der Kölner Autor Edgar Lipke sucht nach den Spuren der Wahrnehmung jenseits der Ikone. Hören Sie eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Terror und seiner Auffassung. Civil Landing, ein Hörspiel von Edgar Lipke. Elfter Gesang. Als wir jetzo das Schiff und des Meeres Ufer erreichten, zogen wir erstlich das Schiff hinab in die heilige Meersflut, stellten die Masten empor und die Segel im schwärzlichen Schiffe, brachten darauf die Schafe hinein und traten dann selber herzlich bekümmert ins Schiff und viele Tränen vergießend. Jene sandte vom Ufer dem blau geschnäbelten Schiffe günstigen, segelschwellenden Wind zum guten Begleiter. Kirke, die schön gelockte, die hehre, melodische Göttin. Eilig brachten wir jetzt die Geräte des Schiffes in Ordnung, saßen dann still und ließen vom Wind und Steuer uns lenken. Und wir durchschifften den Tag mit vollem Segel die Wasser. Und die Sonne sank und dunkel umhüllte die Pfade. September 2001. Beginn der Bandaufnahme. Keine Dialoge oder Geräusche, außer einer gelegentlichen, extrem schwachen, verstümmelten Stimme, die nicht zu verstehen ist. Es gibt nichts Neues. Nichts Neues. Nirgendwo. Ich stürze hinaus und starre aufs Meer und auf den Horizont. Jedes Endchen dieses Horizonts kenne ich auswendig. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Please stay on the line. And someone will be right with you. Music. Ich sehe Wasser. Ich sehe die Gebäude. Ich sehe Gebäude. Oh mein Gott. Betet für uns. Betet für uns. Betet für uns. Betet. Schreie. Wieder schweigen. Gefolgt von weiteren Schreien. Endlich ein mechanisches Geräusch, gefolgt von nichts mehr. This message is inaudible. To erase this message, press 7. To save it, press 9. Mm-hmm. message. Message erased. Beginning of audio file. Vor kurzem habe ich aufgehört, den Tag vor meinen Augen ablaufen zu lassen. Teile menschlicher Rümpfe auf der West Street. Zu sehen, wie Körper zu Boden gehen, die Gebäude wieder einstürzen. Wieder nach Schutz zu suchen. In meinem Kopf, wenn ich mich schlafen lege. Wahrscheinlich gibt es viele Sachen und Vorfälle, an die ich mich nicht erinnere. Morgen vielleicht werde ich mich erinnern. Vielleicht aber auch nicht. End of message. All eyes watched as the plane headed south. On the screen. Ravaged and plundered, the drifters, pictures stuck through with knives in the sides of the guns. And tied her with fences and dragged her down. Very near it. Very far. Very soft. Very clear. The face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. We want the world as we want it. We want the world as we want it. Inaudible. Beginning of audio file. How are you doing? We had some type of explosion over at the Trade Center. We're not exactly sure what happened. Message erased. Was Wind und umherfliegende Trümmer verhinderten. Während ich mich weiter bemühte, hochzukommen, spürte ich, dass die Wände über mir herausgesprengt waren. Es wurde plötzlich unheimlich still. Kein Stöhnen oder Schreie oder irgendein Geräusch. Einfach nur vollständige Dunkelheit. Dann fiel mir ein, dass ich eine Taschenlampe hatte. Als ich sie einschaltete, fingen die Leute an, um Hilfe zu schreien. Und sie sahen dieses Licht, das ihnen Hoffnung gab. Ich dachte daran, die Fenster herauszuschießen. It takes place in an impalpable greenness, with nothing underfoot, with nothing around, without spectators, without glimmer, without glory. The last opportunity for pronouncement. Ich schaltete meine Taschenlampe ein und entdeckte, dass ich durch die unteren Organe eines Körpers kroch, dessen Rumpf zu meiner Rechten lag. Da stand ich auf. Ich glaube, ich lief die Rolltreppen hinauf, obwohl ich nicht wusste, warum. Kurz nachdem ich oben angekommen war, fing der Boden an zu beben. Und es gab dieses donnernde Geräusch. Ich hörte Frauen schreien und sah, wie draußen Schutt abging. Ich fing an zu rennen. Without glory, without the great desire of victory, without the great fear of defeat, the last opportunity for pronouncement. Wir hatten damit gerechnet, auf Verwundete und oder Leute, die uns entgegenkommen, zu treffen, blieben aber nur Zeuge einer unheimlichen Stille. Als ich dort herumlief, sah ich hinaus auf die Plaza und konnte haufenweise Trümmer erkennen. Auch sah ich eine Fensterscheibe, ganz von oben bis unten, abgedeckt mit Blut. The last opportunity for pronouncement. And I found, with humiliation, that probably I would have nothing to say. Ravaged and plundered, the drifters, pictures shot through with knives in the size of the gun, and tied her with fences and dragged her down. Very near yet, very far. Very clear. With your ears down to the ground. Not as a lot. Dutzende von Menschen, einen oder zwei auf einmal, die aus dem Turm sprangen und zu Boden gingen. Manchmal verwandelten sich ihre Körper in eine geleeartige Substanz durch die Wirkung des Aufpralls. Dann wieder zerplatzten sie einfach in alle Richtungen. Es mag einem krank vorkommen, sich das anzusehen, aber es war so unglaublich, dass man einfach nicht wegsehen konnte. Ich war dabei. Very near yet, very far. Very soft, very clear. The face in the mirror won't stop. Ich fühlte einen warmen Wind zu meiner Linken und wandte mein Gesicht den Türmen zu. Und jetzt konnte man sehen, wie das Gebäude einstürzte. We want the world and we want it. Inaudible. Vor der allerletzten Gelegenheit, mich zu erklären. Und ich erkannte zu meiner Beschämung, ich hätte wahrscheinlich nichts zu sagen. Dann verließ der Unterzeichnende das Kommandofahrzeug und trat vorsichtig zwischen zahlreiche Körperteile und Rümpfe, die den Gehweg übersäten, weil Leute vom Tower 1 sprangen oder herunterfielen. Cancel my subscription to the resurrection. Als wir jetzo das Schiff und des Meeres Ufer erreichten, zogen wir erstlich das Schiff hinab in die heilige Meersflut, stellten die Masten empor und die Segel im schwärzlichen Schiffe, brachten darauf die Schafe hinein und traten dann selber herzlich bekümmert ins Schiff. Tränen vergießend. Eilig brachten wir jetzt die Geräte des Schiffes in Ordnung, saßen dann still und ließen vom Wind und Steuer uns lenken. Jetlag. 11. Gesang. Reise oder Videoimplantat eines Anflugs aus Westen. Schöne Tage. Geräuschlos. Im Vorspann läuft Himmel landeinwärts eher weiß. Der Stadt im Ausschnitt von Ufer oder Eintrittszone. Das immer wieder neue Angebot von Gegend ohne Hinweis. Ruf, Flügelschlag oder Funkfetzen, der die Dauer des Auftritts bemisst. Zufällige Landschaft. Am Ende einer Beschleunigung. Offensichtlich mit nichts an Natur. Beziehungsweise durch die Wucht des Anschlags, die den Austritt von Bildern, Gewebe, Trümmerteilen zusehends verlangsamt. Im Augenblick kein Stoffwechsel. Weit unten ein Baum, Polaroidblau, im Wind die Äste, können Risse sein. Das heißt Natur in der vorläufigen Farbschicht, Weiß zwischen Weiß und Himmel. Die Risse können Äste sein, Straßen in ein nach wie vor mögliches Hinterland, das von der aufschießenden Helle im Zentrum verdeckt, weder das Bild noch seine scheinbar fortschreitende Übertragung, beginnend grobkörnig, dann Staub, für den Moment herausgeben. Closed to all traffic. Rötlich, von keiner Sonne darüber, in einer Weite aus Wasserdampf, ankern Teile eines Gebäudes, beziehungsweise ein Teil, ein Gebäude, gleichzeitig einander gegenüber, an keinem Punkt mehr, kann Architektur warten. Kann der von scheinbar immer schneller rotierenden Bildköpfen als Hintergrund ausgegebene Luftraum warten. Auf was? Wolkenlos langsamer Bildrand der Flecken Großstadt. Abgeworfen, vielleicht Zielraum einer sonst von Geschwindigkeit und Einstellung nur noch als grau angesaugten Fläche, nimmt sich dagegen winzig aus. Schiere Größe des erst im Sichtfeld der Sprengung auszumachenden Bauwerks. Oder zu spät angesetzt. Mit dem Eintritt des Fluggeräts in die sich ausbreitende Leere darunter nichts an Nähe, die den Standpunkt des Betrachters, sind es mehrere Bilder, Landstücke zwischen mehreren Anflügen, im Ausmaß von Rauch und Licht bestimmte. Without race. flashing a dull red, as if about to go. In its curved and imperceptible fall, the sun sank low, and from glowing white changed to a dull red. Without rays, without heat, as if about to go out suddenly. Glas zu Metall wahrscheinlich. Darunter kein Begriff mehr. Hält die angeschlagene Substanz. Dutzende von Stockwerken über dem weiter nicht definierten Abgrund. Oder umgekehrt. Die Wunder werden kürzer. Die Oxidation hat begonnen. Dangerous structure. Was für ein Blau. Der austreibende Baum jedenfalls. Beweis genug, dass das Ereignis seit längerem nicht stattfindet. Über das Bild hinaus, gleichgültig, welche Seite mit dem Sterben beginnt. Eine Drehung landeinwärts, kein Blau mehr. Schalldicht und nah wechselt der Himmel im Ausschnitt von Ufer oder Eintrittszone. Die Stadt nicht zu sehen. Farbstrecke des Morgens auf dem Bildschirm wächst Kerosin in die Weite mit Landschaft. Thank you. gleiche Musik, weiß auf weiß, kein Bild mehr von Trümmern und Landungen, nichts mehr zu sehen. Ein Acker, eine Quadratmeile Dreck. Hier rum bleibt der Wind auch. Totenopfer, Zigarettenpause. Geister kommen herauf, angelockt vom Blut. John Lennon fleht um seine Bestattung. Kopfweh, Verdauungsbeschwerden, oft bis zum Atemstillstand. Ein Wanderer, zweimal in den Kopf. Wollt ihr wissen, was beschissenerweise aus euch wird? Musik. Sie sind fort. Der Himmel erschossen. Beziehungsweise blau. Amerikanischer Leichnam. Für eine Handvoll Siedler. Das Zeichen zum Ausbruch. Kulturleistung. General Patton jagt vorbei. Kopf einer Meute laborgezeugter Wesen. Zu schnell für die Optik. Zu sehr unter Drogen. Was man sieht, bleibt Einzelheit. Ledriger Augapfel gegen Brand und Sicht vernäht, beinahe im Vortrieb. Lebloses Geäst, ihre Bewegungen treffen sich im Nichts, jenseits der Fahrbahn. Minutenlanger Zug nach Westen oder permanent heimwärts. Wie wir, wie alles, Geräusch. Ihre Stahldochte schlagen im Lauf auf Schildpatt darüber. Was heißt Stahldochte? Stelle unterhalb des Abdomens bei geöffneter Hose. Vielleicht ist Töten auch nur eine Art Fortpflanzung, Begleiterscheinung. Alles Orte, Gesichtshälften, aus entgegenkommenden Wagen, alles keine Festigkeit, alles schmal, unter dem enormen Himmel, mehr als man sieht, schöne Tage. Oft tauchte das Licht als Abendlicht aus dem Hintergrund. incidents that I did not recall. Trümmer waren zu sehen, die von den Türmen fielen, und weil der Wind gleichmäßig nach Südost wehte, sahen wir das Gebäude sehr deutlich. Maybe tomorrow I will remember them, or maybe I won't. Starting approximately 10 minutes into audio file. Starting approximately 10 minutes into audio file. Please stay on the line. Starting approximately 10 minutes into audio file. I saw that day. I heard women screaming and saw debris falling outside. I saw an entire window pane, from top to the bottom, covered in blood. I felt a warm wind to my left. I was thinking of shivering out the windows. Music. I see my light come shining from the west unto the east. Any day now, I shall be released. Pause. Unhörbar. fog or sounds except occasional, extremely faint garbled voice. Weißt du, einfach so, aber... Ich möchte nicht, dass dir irgendetwas passiert. Gut. Weißt du, das Erste, was ich dachte, ich meine, weil ich doch im Trade Center arbeitest. Weißt du, aber... Du kannst mich immer anrufen. Willst du nächstes Mal abheben? Ich war nicht zu Hause. Bist du sicher? Ich war nicht zu Hause. Bist du sicher? Ich habe ein Leben. This message is inaudible. To erase this message, press 7. To save it, press 9. Abby, please call me when you get this message. I just heard you had an explosion, and I can't. You know, I don't know. You know, Alex, I'm just inaudible. Bye. Thank you. It is over. Those buildings are white elephants. All we can hear is audio. All the news stations, channels are dead. All they can provide is audio now. And that last, in its curved and imperceptible fall, sunset glow, and from glowing white changed to a dull red, without rays, without heat, as if about to go out suddenly, stricken to death by the touch of that gloom, brooding over a crowd of men. Ganze Nachrichtensender, Kanäle sind tot. Jetzt nur noch Standbilder. Air was dark and farther back still seemed condensed into mournful gloom, brooding motionless over the biggest and the greatest town on earth. Please, please save somebody! Okay, the person calls for help. Listen to me, you need to calm down and relax. Stand by, we do have somebody on the way. We do have somebody on the way over to you. You know, remain calm, Stanford. Stanford, we do have people on the way over there. Banana Field, calm, urgent case. Stanford, Banana Field, calm, urgent. We are unable to make any kind of communication. Lasted 2 minutes. Then there was screaming. More silence. Followed by more screams. Finally, there was a mechanical sound, followed by nothing. Diesen Tag gesehen. I saw an entire window pane. Ich sah eine Fensterscheibe, ganz von oben bis unten abgedeckt mit Blut. I felt a warm wind to my left. Ich fühlte einen warmen Wind zur linken. I was thinking of shooting out the windows. Ich dachte daran, die Fenster herauszuschießen. Musik. Eines Tages. Wann eines Tages werde ich hörbar. In WDR3-Hörspiel hörten Sie Civil Landing von Edgar Lipke mit Lipgard Schwarz und Manfred Lehmann. Musik und technische Realisation Ernst Geider Hartmann und Joka Nies. Dramaturgie Martina Müller-Wallraff. Regie Edgar Lipke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2004.